Ich möchte über noch etwas reden, was auch sehr wichtig ist. Und zwar Reaktion. Du hast oft keine Kontrolle über das, was in deinem Umfeld geschieht. Es gibt Umstände, die ich kontrollieren kann, aber oft kann ich es nicht. Hier glauben wir einer Lüge. Wir denken, ich kann meine Reaktion nicht kontrollieren. Aber ich kann. Ich bin verantwortlich für meine Reaktion auf das, was um mich herum geschieht. Wenn ich mein Herz unter Kontrolle habe, kann ich auch meine Reaktionen kontrollieren. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Praxis. Setzt euch bequem hin, folgt meiner Stimme mit eurem Herzen. Ich werde langsam sprechen, lasst Bilder in eurem Herz entstehen. Vertraut mir. Ihr verlasst euer Haus und geht aus der Tür. Es ist schon dunkel. Ihr geht eine dunkle Straße hinunter. Es ist Abend nach einem langen Arbeitstag. Ihr denkt nach und geht da entlang. Ihr hört einen Lärm. Das löst eine Reaktion in euch aus. Ein Hund. Ihr schaut vorsichtig, was ihr seht. In etwas Entfernung seht ihr einen großen schwarzen Hund. Er kommt immer schneller auf euch zu. Es ist ein großer Hund und er bellt laut. Er kommt immer näher. Ihr steht da und seht den Hund immer näher auf euch zukommen. Ein großer, schwarzer Hund. Öffnet eure Augen. Ich habe nur großer, schwarzer Hund gesagt, mehr nicht. Wenn ihr ein Gefühl von Begeisterung gespürt habt, mit diesem Hund zu spielen, meldet euch jetzt. Oh, da gibt es einige Leute, die gern mit großen schwarzen Hunden spielen. Wenn ihr bei eurem Bild vom großen schwarzen Hund eine starke Angst spürtet, eine Panik, meldet euch jetzt. Was ist mit deinem Herz geschehen? Wenn du Panik spürtest, kann ich dir zeigen, wie du dein Herz verändern kannst. Setze dich hin und entspanne dich. Folge meinen Worten, schaffe Bilder in deinem Herz. Du sitzt nach einem langen Arbeitstag in deinem Haus. Du möchtest gern spazieren gehen. Ich komme zu dir und sage, Jesus hat mich zu dir geschickt, ich soll mit dir spazieren gehen. Denn Jesus sagt, ich möchte so gern mit dir spazieren gehen. Du sollst von deiner Angst vor Hunden freigesetzt werden. Wir gehen diese dunkle Allee entlang. Ich frage dich, darf ich dir meinen Arm um deine Schulter legen? Du stimmst zu. Ich sage zu dir, ich habe ein Geheimnis. Jesus hat mich zu dir gesandt und er hat mir alle Autorität gegeben, über große Hunde zu herrschen. Wir haben die Autorität über alle Hunde. Wir laufen gemeinsam spazieren, wir unterhalten uns über alles Mögliche. Dann hören wir einen Hund. Er bellt. Mein Arm liegt auf deiner Schulter. Jetzt kommt der Hund um die Ecke. Groß, dunkel. Er hat große Augen. Ich sage, spürst du diesen Frieden? Du bist erstaunt. Solch ein Friede. Wir laufen weiter und du stellst fest, Reinhard, ich fühle mich so sicher und beruhigt. Du hast eine große Autorität. Gehen wir weiter. Welch ein wunderbarer Spaziergang an diesem Abend. Der Hund kommt heran, er bellt laut und wir gehen weiter. Wir sind sicher, wir fühlen uns gut, wir haben die Autorität Jesu. Öffne die Augen. Hast du jetzt Panik gespürt? Nein? Warum nicht? Da war ein großer Hund. Der Hund hat sich nicht verändert. Er war immer noch da. Dein Herz hat sich verändert. Du denkst nicht mit deinem Denken, sondern mit deinem Herz. Auch beim zweiten Mal war ein großer schwarzer Hund da, aber du hast dein Denken im Herzen verändert. Das kannst du auch alleine machen. Was hat dein Gehirn gemacht? Beim ersten Mal hat es toxische Substanzen in deinen Körper freigesetzt. Das zweite Mal hat es Frieden und Ruhe in deinem Körper freigesetzt. Ich lehre die Menschen, dass wir jeden Teil unseres Körpers verändern können. Wir können in Frieden und Ruhe leben, im Sieg, nicht in Niederlage. Dein Herz kontrolliert alles in deinem Leben. Reaktion wird dein Schlüsselwort. Wie reagierst du auf deine Umstände? Hast du Angst vor Versagen, Niederlage, Angst oder Ärger? Wenn wir nicht lernen, unser Herz zu kontrollieren, wird unser Gehirn irgendwelche Gedanken weitergeben. Ich liebe diese Aussage, das Herz ist der Chefkommandant. Es gibt einen Arzt, der Wissenschaftler in Amerika ist. Er heilte viele unheilbare Krankheiten, weil er die toxischen Erinnerungen im Körper veränderte. Viele chronische Krankheiten haben ihren Ursprung nicht im Körper, sondern in der Seele. Es ist ein kranker Ausdruck unserer Seele im Körper. Psychosomatisch nennt man das. In einem Laboratorium wurde Kuhmilch untersucht, erst völlig normale Kuhmilch, dann wurde die Kuh wütend gemacht und sie wurde gemolken und ihre Milch wurde auch im Laboratorium untersucht. Diese Milch war voller giftiger Substanzen. Ich habe sogar gehört, dass ein Baby starb, weil die Milch seiner Mutter so giftig war. Die Mutter war so empört über alles. Missachtet nicht die Kraft, die euer Herz hat. Wenn ich die Wahl hätte, mir ein Herz transplantieren zu lassen, ich würde lieber sterben. Mein Herz ist die Quelle meines Gewissens. In meinem Buch stehen viele wahre Geschichten. Ich erzähle euch einige davon. Eine Frau lebte vegan. Sie brauchte eine Herztransplantation. Sie wusste nicht, woher das Herz kam. Es war das Herz einer Frau, die fast nur McDonald's-Essen aß. Nach der Transplantation wollte diese Frau nur noch McDonald's-Essen haben. Ein Mann erhielt eine Herztransplantation von einem Musiker. Er begann Melodien zu pfeifen, die er nie zuvor im Leben gehört hatte. Woher hatte er die Melodien? Sie waren im Herz des Mannes gespeichert, dessen Herz er erhalten hatte. Es gibt eine Geschichte, wo eine Frau lesbisch wurde, weil die Spenderin lesbisch war. Selbst die Persönlichkeit von Menschen änderte sich durch Herztransplantationen. Ich bin davon überzeugt, dass jedes Problem im Leben im Herzen geregelt werden muss. Dein Herz ist dein Chefkommandant. Kommandant, das ist eine sehr charakteristisch amerikanische Bezeichnung. Die Amerikaner denken, sie hätten die stärkste Armee der Welt. Meine Frau diente 6 Jahre in der Armee. Ich sagte zu ihr, wenn Amerika gegen irgendeine andere Macht in der Welt kämpfen würde, ich würde jede amerikanische Armee besiegen. Wie? In der amerikanischen Armee sind viele Frauen. Ich würde ihnen lauter junge Männer entgegensetzen. Der Chefkommandant der Armee in Amerika ist der Präsident. Er darf jedes Kommando des Generals außer Kraft setzen. Dein Herz ist dein Chefkommandant. Wir denken, Gott und der menschliche Geist sind das Wichtigste und befehligen uns. Aber das stimmt nicht. Dein Geist, der alles weiß und dein Kommandant sein sollte, kann nur seine Informationen in dein Herz fließen lassen. Denk mit mir nach, Warum haben viele Nichtchristen mehr Erfolg, Geld, Wohlergehen oder Gelingen als die Christen? Warum führen sie bessere Beziehungen und Ehen? Warum haben Nichtchristen ein besseres Leben, obwohl die Christen doch vom vollbrachten Werk des Kreuzes wissen? Warum tragen Christen so viele Lasten, die Nichtchristen gar nicht kennen? Weil dein Herz es nicht weiß. Du darfst alles genießen, was Jesus dir bereitet hat. Das muss dein Herz begreifen. Dein Herz ist ein Filter. Es kontrolliert all deine Reaktionen. Das Herz ist der Chefkommandant. Wenn dein Herz glaubt, dass du dich nicht entwickeln darfst, wirst du es nicht tun. Das ist das, was bei der Glaubensbewegung schiefgegangen ist. Glaube kommt vom Hören. Höre das Wort Gottes immer wieder. In seinen Striemen sind wir geheilt. Ich bin mit jeder Segnung Jesu gesegnet. Aber dein Herz hat das nie geglaubt. Wenn du es deinem Chefkommandanten nicht beibringst, wird dein Herz es nie glauben. Es gibt Menschen, die Jesus kennen, aber sie kennen nur schlechte Beziehungen und Zerstörung in ihrem Leben. Deshalb glauben sie das. Dein Herz nimmt diese Erfahrung und bringt deinen Körper dazu, Dinge zu tun, die du gar nicht tun willst. Du gehst in die falsche Arbeit, hast falsche Beziehungen, die dir schaden. Dein Herz bringt dich dazu. Ich erzähle euch zwei Geschichten aus meinem Leben. Als ich an den ersten Ort ging, an den mich Gott sandte, predigte ich das Evangelium in einer Stadt, wo es keine Christen und keine Gemeinde gab. Ich wurde für diese Arbeit von einem Mann aus England unterstützt. Er war unverheiratet, in seinen frühen 50ern und Leiter der zweitgrößten Gemeinde in England. Plötzlich war er weg. Wohin er ging, weiß ich nicht. Jemand anderer wurde Pastor dieser Gemeinde. Er schrieb mir einen Brief. Reinhard, ich weiß, dass dieser bisherige Pastor dich liebte, aber ich weiß nicht einmal, wer du bist. Deshalb habe ich beschlossen, dir kein Geld mehr zu schicken. Ich hatte kein Geld und musste arbeiten gehen. Ich hatte einige Jahre in England gelebt. Deshalb war ich aus dem österreichischen Arbeitsmarkt gestrichen. Ich hatte nur mein englisches Bibelschuldiplom. Das half mir nicht, eine Arbeit zu finden. Ich musste mich verhalten wie Paulus. Tag und Nacht arbeiten, um mein Geld zu verdienen und das Evangelium zu predigen. Das machte ich. Ich fand Arbeit in einer Fabrik. Es war schrecklich. Sie arbeiteten illegal. Es gab Schwarzarbeit. Ich arbeitete auch für einen lächerlich niedrigen Lohn. Es gab drei Schichten von 6 Uhr morgens bis 14 Uhr, von 14 bis 22 und von 22 bis 6 Uhr morgens. Es war eine Chemiefabrik. Debbie war schwanger mit unserem ersten Sohn. Sie küsste mich nicht mehr, weil sie Angst um das Kind hatte. Denn ich spuckte Blut aus meinen Lungen, weil die chemischen Substanzen sich so in meinen Lungen festgesetzt hatten. Aber ich musste eben arbeiten und zugleich das Evangelium verkünden. Gott sagte eines Tages zu mir: Du hast eine sehr wichtige Lektion gelernt, nicht aufzuhören, was ich dir befehle zu tun. Du hast nicht selbst entschieden, was du tun wolltest. Deshalb werde ich dir eine gute Arbeitsstelle geben. Er sagte, ich sollte mir eine Zeitung kaufen, das tat ich. Es gab in Österreich eine Elektrofirma, die sehr schnell wuchs. Sie öffneten einen neuen Laden in meiner Stadt und suchten Verkäufer. Ich war ein Schuhverkäufer, ich wusste nichts über Elektronik, aber ich konnte verkaufen. Ich wurde dort zu einem Vorstellungsgespräch gebeten. Als ich wegging, fragte Debbie: Wirst du dort eine leitende Funktion haben? Das fand ich lächerlich. Ich hatte nirgendwo einen Job gefunden, nun sollte ich eine leitende Stelle einnehmen. Doch Gott traf mich tief ins Herz. Du wirst erhalten, was dein Herz glaubt. Ich hatte eine Fahrt von circa 30 Minuten. In dieser Zeit rückte ich mein Herz zurecht. Ich bekam eine Stelle in leitender Funktion. Mein Gehalt war höher als die meisten Gehälter in England. Der Angestellte dort sagte: Ich weiß nicht, was ich hier tue, aber ich stelle sie ein. Ich leitete den Laden für 4 Jahre. Nach 2 Jahren hatte ich eine noch höhere Position. Währenddessen gründete ich Gemeinden. Wenn du dein Herz nicht auf Wohlergehen und Gelingen ausgerichtet hast, wirst du kein Wohlergehen oder Gelingen haben. Wenn du nicht glaubst, dass wir alle geistlichen Segnungen der Himmelswelt haben, wirst du sie nicht haben. Dein Herz ist ein Filter. Debbie liebt Hunde. Ich habe ihr versprochen, zu Beginn des nächsten Jahres wird sie einen großen, 60 Kilo schweren Berghund haben. Ich habe hier einen Kaffeefilter. Hier ist ein Glas, hier ist Wasser. Ich gieße das Wasser durch den Filter. Ich trinke das Wasser. Gutes, klares Wasser. Hier in Brasilien gibt es viele Hunde, große Hunde. Ich habe hier einen anderen Filter, voller Dreck von der Straße, Hundekot und so. Wir gießen das saubere Wasser durch den Filter. Schaut das Wasser an, wie dreckig es ist. Das Wasser hat sich verändert. Nicht der Filter hat sich verändert, sondern das Wasser. Daniel, möchtest du dieses Wasser trinken? Nein, danke. Warum nicht? Es war gutes, sauberes Wasser. Schaut, mit Gott ist alles in Ordnung. Wenn du sagst, Reinhard, es ist nicht alles wahr von wegen Segnungen und so. Wir versuchen alles andere, aber wir kümmern uns nicht darum, dass die Dinge in unseren Herzen geklärt sind. Wie die Wahrheit, die am Kreuz geschehen ist, in deinem Herzen Realität wird, darum musst du dich kümmern. Die Wahrheit bleibt gleich. Wie Gott dich sieht, was Jesus getan hat, es bleibt immer gleich. Es ist sehr einfach, wenn du wirklich die Verantwortung übernimmst für das, was du glaubst, wirst du das vollbrachte Werk des Kreuzes in deinem Leben erleben. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Unser Körper ist Energie. Viele Christen dämonisieren Dinge, die sie nicht verstehen. Die meisten Esoteriker sind intelligenter als viele Christen, denn viele Christen verschließen ihre Herzen vor all den Dingen, die sie nicht verstehen. Ich kannte eine Frau in Österreich, die esoterisch drauf war. Ich predigte das Evangelium, danach kam sie zu mir. Ich merkte sofort, dass sie esoterisch war. Sie hatte sogar einen Esoterikladen. Sie sagte, Mann, welche eine Energie Sie haben. Aber die Energie kommt aus deinem Herzen. Was ich glaube, was ich in Christus war, das spürte diese Frau. Sie spürte diese Energie. Ich fragte sie, ob sie von meiner Energie wolle. Sie meinte, das könnte ihr Geschäft nur aufleben lassen. Ich bot ihr eine dicke Umarmung an. Viele Dinge, die wir dem Heiligen Geist zuschieben, sind in Wirklichkeit unsere eigene Energie. Ich habe wahre Manifestationen der Kraft Gottes gesehen. Ich habe viele Gefühlsausbrüche gesehen. Und ich habe viel Herzenergie gesehen. Das Energiefeld deines Herzens kann sich bis zu 1 Meter um dich herum ausbreiten. Durchsuche dein Herz ein bisschen. Woher denkst du, dass manch positive oder negative Energie kommt, die du spürst? Du hältst es für dämonische Energie oder für die Kraft des Heiligen Geistes, aber es kommt aus dir oder deinem Gegenüber. Entschuldigung, dass ich dich aufwecke. Dein Herz hat Energie. Dein Herz strahlt ständig etwas aus. Denk darüber nach, wie viele Herzen von Christen ständig Dreck ausstrahlen. Ich werde jetzt Daniels Sünde bekennen. Darf ich das? Ja, die Bibel sagt, alles wird offenbar und so weiter. Also, Daniel ist lieber mit Nichtchristen zusammen als mit Christen. Stimmt das? Ja. Ich verstehe, Daniel. Die Christen haben oft so eine seltsame Haltung. Ich sandte Daniel kürzlich eine Nachricht. Ich schrieb ihm, dass ich ihn gern um mich herum habe. Wir fühlen den schmutzigen Filter und denken dann, wir hätten Verpflichtungen, dies oder jenes für andere zu tun. Sicher haben wir alle zu lernen, aber wir müssen unsere eigenen Filter ansehen und nicht die der anderen. Wenn du verstehst, wie kraftvoll das Herz funktioniert, kannst du alles umdrehen und verändern. Ich hatte Kontakt zu dieser Esoterikerin, ich berührte sie und bumm, fiel sie um. Das war die Kraft des Heiligen Geistes. Ich hatte gelernt, was die Kraft Gottes ist, was meine Herzensenergie ist und was Gefühl. Ich ließ sie eine Weile da liegen, dann sagte ich, jetzt müssen wir reden. Ich fragte sie, ob sie das mochte, was sie erlebt hatte. Sie antwortete, davon will ich mehr. Ich berührte sie erneut, bumm, fiel sie um. Dann predigte ich ihr Jesus Christus. Sie bekannte ihre Sünden und wurde Christ. Wenn dir bewusst wird, wie kraftvoll dein Herz und sein Filter ist, wirst du anders leben können. Wir wurden durch die Wissenschaft gelehrt, dass das, was im Speicher des Herzens aufbewahrt ist, Einfluss auf den ganzen Körper hat. Dein Herz hat seine Intelligenz ganz ohne dein Gehirn. Dein Herz besteht aus 60 bis 65% Neuronen. Sie nehmen alles auf, was sie für Realität halten. Kann ich euch etwas sagen? Wir warten immer auf Gott, dass er das Wunder tut. Aber die Wahrheit ist, dass unser Herz das Wunder bewirkt. Sheila, ich weine mit dir, weil du 10 Jahre littest, bevor das Wunder sich ereignete, weil du erst dann dein Herz gefestigt hattest. Sie wurde zu einer der glücklichsten, kraftvollen Frauen, weil sie ihr Herz überzeugte. Sheila, eine Teilnehmerin der IPS, ist das lebendige Beispiel dafür, dass es darum geht, im Herzen das zu erschaffen, was die Wahrheit ist. Alles Gebet für Sheila hatte nichts geholfen. Sie war in Gemeinden und bei Predigern ohne Erfolg. Ihr Herz schuf das Wunder. Als ihr Herz es glaubte, geschah das Wunder. Ich möchte nicht kleinreden, was Gott tut. Wenn du diesen goldenen Schlüssel ergreifen kannst, dass dein Herz dieses Wunder schafft, das Gott schon für dich vorbereitet hat, dann wirst du es erleben. Psalm 28,7. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Mein Herz vertraute auf ihn und er hat mir geholfen. So denken die meisten Menschen. Ich glaube und Gott reagiert. Aber es geht um das, was ich im Herzen glaube. Das bestimmt, was ich erlebe. Gott schuf uns nie für Schmerz, Armut, Leid und Niederlage. Er hatte mit dem Garten Eden einen perfekten Ort geschaffen, wo es alles gab. Die Religion hat uns da viele Lügen erzählt. Das Traurige daran ist, dass wir das für Wahrheit halten. Und unser Herz sagt dann, ich wusste es. Ich wusste, dass ich nicht geheilt werden würde. Ich wusste, dass ich diese Arbeit nicht bekomme. Ich wusste, dass das schief geht. Gott drückt sich in allem in uns aus, in unserem ganzen Körper. Bei vielen Dingen, wo wir Satan die Schuld geben, hat er gar nichts damit zu tun. Es ist nur der Glaube in unseren Herzen. Sheila erlebte 10 Jahre des Leidens, ohne eine Möglichkeit, Hilfe zu erfahren. Die Medizin war machtlos. Es war nur ihr Herzensglaube. Wir sind die Schöpfer unserer Zukunft. Wir sind gerufen, Mitschöpfer zusammen mit Gott zu sein. Weder dein Gehirn kann das hervorbringen, noch dein Körper. Wir müssen uns mit Gott verbinden. alles, was in der himmlischen Welt wahr ist, kann für uns wahr werden. Aber nur, wenn unser Herz davon überzeugt ist. Versteht diese kraftvolle Wahrheit. In unseren Herzen werden die Wahrheiten geschaffen. Leute, ich werde so klar reden, wie ich kann, nur um euch zu helfen, weil ich euch liebe. Das Herz denkt nicht rational. Wir mühen uns jeden Tag damit ab, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Als mir das klar wurde, änderte ich mein Verhalten und viele Menschen halten es mit mir nicht mehr aus, weil ich ihnen so verrückt vorkomme. Daniel zog vor 3 Jahren zu uns. Wir hatten uns erst kurz zuvor kennengelernt. Ich kann mir vorstellen, dass es für ihn sehr herausfordernd war, mit Debbie und mir in dieser kleinen Wohnung zu leben. Ich hatte diese Entscheidung aus meinem Herz heraus getroffen. Ich treffe all meine Entscheidungen aus meinem Herzen heraus. Mein Herz geht in diese Richtung. Wenn ich dem nicht folge, gibt's Chaos. Wenn ich in diesem Moment in den Vernunftmodus geschaltet hätte, hätte ich nicht mehr tun können, was Gott von mir wollte. Immer, wenn ich schlechte Entscheidungen treffe, höre und behüte ich nicht mein Herz. Leute, mit meiner Vernunft, ich wäre schon 20-mal bankrott gewesen. Ich hätte schon so viele dumme und verrückte Entscheidungen in Sachen Finanzen getroffen. Ich hätte alles zerstört. Ich habe gelernt, schnell auf die Entscheidungen meines Herzens zu reagieren. Im Jahr 1997 unterschrieb ich einen Vertrag für unsere Gemeinde, für den niemand das Geld hatte. Alle hielten mich für verrückt und meinten, diesmal geht das total schief. Ja, im Natürlichen wäre das eine Katastrophe geworden. Ich müsste unter euch wohl der Mensch sein, der in Sachen Finanzen ganz am Boden liegt. Wenn ich Not sah, kaufte ich von meinem Geld Essen und gab es weiter. Ich beschloss, mit meiner Familie nach Amerika zu ziehen. Ich buchte den Flug, wir gaben all unsere Habe weg und flogen nach Amerika. Als Gott mich aufforderte, nach Brasilien zu gehen, flog ich dorthin. Ich kannte keinen Menschen, hatte kaum Geld und konnte die Sprache nicht. Wisst ihr, was ich gelernt habe? Das Herz reagiert nicht rational, sondern gefühlsmäßig. Wenn du rationalen Gedanken folgst, wirst du nie Gottes Willen tun. Das Einzige, was du tun wirst, du führst ein nettes, kleines, sicheres Leben, in dem jeder mehr oder weniger glücklich ist. Also begreift, dass rationales Leben keinen Sinn mehr macht. Ich garantiere euch, dass wir alle viele übernatürliche Möglichkeiten verpasst hatten, weil wir rational gedacht haben und nicht unserem Herzen gefolgt sind. Wir müssen aufhören, rational zu entscheiden. Als ich im Jahr 2020 beschloss, die IPS zu beginnen, war das eine der verrücktesten und irrationalsten Entscheidungen überhaupt. Ich brauchte 150.000 Reais, die niemand hatte. Es war eine absolut dumme Entscheidung. Dann kam die Pandemie. Ich bekam viele Nachrichten mit der Frage, was wir jetzt tun werden. Ich antwortete, wir werden uns von einem Virus nicht abbringen lassen, diese Schule weiterzuführen. Lernt, eure Herzen zu verändern. Unser Herz denkt nicht rational. Das kann es nicht einmal. Meine lieben europäischen Freunde, ich selbst bin Europäer. Wir sind gelehrt worden, rational zu denken. Wir lassen alles durch den Prozessor laufen. Alles wird rationalisiert. Darf ich euch einen goldenen Schlüssel geben? Es hat nichts mit Weisheit zu tun, zu denken, sondern mit Unglauben. Ich glaube, dass 95% des christlichen Kodex Unglaube ist. Das hat nichts mit Weisheit zu tun. Ich werde demnächst einen einstündigen Kurs über Geld und Finanzen machen. Etwas, was Gott mir in den letzten 4 Wochen gezeigt hat und was ich noch nie gelehrt habe. Wir müssen lernen, unser Denken über Geld zu ändern. Wir müssen lernen, Unglauben nicht mit Weisheit zu verwechseln. Wenn du dich entscheidest, rational zu leben, entscheidest du dich gegen dein Herz zu leben. Und du wirst immer das haben, was dein Herz glaubt. Dann wirst du Gott die Schuld geben oder dem Teufel oder irgendwelchen Umständen. Aber du wirst haben, was dein Herz glaubt. In Sprüche 8,5 steht: Lernt Klugheit, ihr Einfältigen, und ihr Toren bringt euer Herz zur Einsicht. Es ist interessant. Die Bibel macht uns verantwortlich dafür, unser Herz zu verstehen. Es gibt zwei verschiedene Schriftstellen, die das verständige und das verhärtete Herz zugleich erwähnen. Was ist ein verständiges Herz? Es sieht immer das Positive. Was ist ein verkrüppeltes, verhärtetes Herz? Dieses Herz sieht nur das Negative. Ich nenne euch ein einfaches Beispiel. Sieht dein Herz eine Gelegenheit oder eine Katastrophe? Ich bin zu einer Schlussfolgerung gekommen. Was wir Temperament nennen, ist einfach eine falsche Herzenshaltung. Die Bibel spricht nirgends über die Charaktere Sanguinica, Cholerica, Phlegmatica und Melancholica. Reinhard, ich bin melancholisch, meine Eltern waren es auch. Nein, du hast ein verwirrtes Herz. Reinhard, ich bin einfach ein Pessimist. Nein, die Bibel erwähnt auch keine Optimisten oder Pessimisten. 85% aller Bibelverse über das Herz werden heutzutage von der Psychologie bestätigt. Wenn die Psychologie und die Wissenschaft beweisen, was die Bibel schreibt, nehme ich das an. Die Wahrheit ist, dass es darum geht, ob du ein verkrüppeltes und hartes Herz hast oder ein verständiges, weises Herz. Das weise Herz sieht nur Gelegenheiten, das verkrüppelte Herz sieht nur Schwierigkeiten. Als ich all die armen Kinder in Brasilien sah, sah ich nur Möglichkeiten. Ich sehe nur Gelegenheiten in ganz Brasilien. Wir werden überall Waisenhäuser haben. Dein Herz glaubt, wovon es überzeugt ist. Wenn du also nicht lernst, dein Herz zu festigen, wirst du immer Probleme haben und Schwierigkeiten begegnen. Und du wirst dich immer abmühen, damit klarzukommen. Wenn wir leben wie die Welt, handeln wir wie die Welt. Wir haben Strategien oder ein Marketing wie die Welt. Und wir glauben die Wahrheit der Welt. Wir denken wie die Welt. Wenn ich so gelebt hätte, hätte ich nie Gemeinden gegründet oder das getan, was ich tue. Wenn du dein Herz zurechtrückst, wirst du Erfolg haben, gelingen, Sieg. Wenn du dein Herz festigst, wirst du gedeihen und statt Schwierigkeiten Gelegenheiten entdecken. Wenn du dein Herz zurechtrückst, wirst du erleben, was du dir wünschst. Welches Herz hast du? Ein verkrüppeltes Herz oder ein verständiges Herz? Mache heute nach diesem Seminar diese Herzinventur. Verbringe einige Zeit in Ruhe und Frieden und bitte den Heiligen Geist. Bitte zeig mir etwas von meinem Herz. Zeige mir, ob ich die Person bin, die Schwierigkeiten statt Gelegenheiten sieht. Zeige mir, ob ich rational denke oder dem folge, was in meinem Herzen ist. Zeige mir, Heiliger Geist, ob ich begeistert bin von dem, was mir begegnet, oder ob es mich niederdrückt. Ein verkrüppeltes Herz sieht sogar da Probleme, wo es eindeutig Möglichkeiten gibt. Überlegt euch das. Ein gutes, freies Herz feiert ein ununterbrochenes Fest. Es geht nur um mein Herz. Die Sprüche sagen, dass derjenige, der ein gutes Herz hat, ein andauerndes Fest feiert. Wisst ihr, dass das, was ich gerade esse, immer das beste Essen ist, das ich jemals gegessen habe? Es hängt von meinem Herzen ab. Am Anfang war Debbie so frustriert. Sie stand 8 Stunden in der Küche, um das beste 5-Gänge-Menü zu kochen, das sie sich von einem der besten Köche abgeschaut hatte. Ich war begeistert. Das ist unglaublich, so wunderbar. Am nächsten Tag kochte Debbie etwas ganz Einfaches. Ich aß es und war begeistert. »Das ist das Beste, was ich jemals gegessen habe.« Debbie verstand das nicht. »Warum stelle ich mich 8 Stunden in die Küche, wenn dir alles so wunderbar schmeckt?« Anfangs wusste ich das wirklich nicht. Ich bin wirklich kein fetter Kerl, der sich ständig überisst. Es schmeckt mir einfach. Aber ich habe es verstanden. Es geht um mein Herz. Das richtige Herz feiert ein ununterbrochenes Fest. Da schmeckt alles gut. Und wo ich auch bin, alles macht Freude. Es ist einfach wunderbar. Leute, lasst uns unsere Herzen festigen. Amen.